Kundgabe 5270. Empfangen am 11.12.1951. Formen des Geistwirkens. Verschiedene Gaben des Geistes. Heilen. Zungenreden. In der Liebe zu mir und zum Nächsten ist das Wirken meines Geistes begründet. Also wird von meinem Geist stets der Mensch erfüllt sein, der ein Liebeleben führt, der dem Nächsten hilfreich beisteht in geistiger wie in irdischer Not und der mir in tiefer Liebe und Demut ergeben ist, so dass er stets meinen Willen zu erfüllen sich bemüht. In ihm also kann mein Geist wirksam werden. Und er äußert sich nun in vielerlei Weise. Viele Gaben des Geistes können dem Menschen verliehen werden, doch selten nur werden alle zusammen an einem Menschen erkenntlich, denn die Seelenreife und geistigen Fähigkeiten sind verschieden bei jedem einzelnen Menschen. Und es wird also dort mein Geist besonders hervortreten, wo gewisse Voraussetzungen vorhanden sind, dass die Gaben des Geistes recht zur Geltung kommen, auf dass die Mitmenschen daran erkennen, wie der Geist Gottes im Menschen wirken kann. Wo die rechte Liebe ist, wird auch der Glaube mächtig sein. Ein mächtiger, lebendiger Glaube aber vermag alles. Und dann wirket mein Geist so, dass die Kraft des Glaubens ersichtlich wird. Dann kann der Mensch Kranke heilen, Schwächezustände beheben, Teufel austreiben und also ungewöhnliche Erfolge erzielen, die körperliche Leiden betreffen. Dann ist mein Geist offensichtlich tätig und gibt Zeugnis von meiner Liebe und Kraft. Wieder andere, die in der Liebe stehen, haben schicksalsmäßig die Möglichkeit, aufklärend unter der Menschheit zu wirken. Dann ist das Wirken meines Geistes in anderer Weise erkennbar. Dann wird durch meinen Geist dem Menschen ein Wissen erschlossen, das ihn befähigt zu lehrender Tätigkeit. Dann wird der Mensch von meinem Geist belehrt. Sein Denken wird geordnet, sein Empfinden verfeinert, sein geistiges Ohr geschult, dass es vernehmen kann die Stimme des Geistes, die ihm alles vermittelt, was durch ihn den Mitmenschen gesagt werden soll. Es kann also dann der Mensch predigen im Geist Gottes. Mein Geist ist wirksam, so wie der Mensch für mich und mein Reich arbeiten will aus Liebe zu mir und zu den Mitmenschen. Eine weitere Gabe des Geistes ist die Gabe der Weissagung, das Sehen in die Zukunft und Verkünden dessen, um die Mitmenschen zu warnen und zu ermahnen, sich geistig vorzubereiten auf ein plötzliches Ende, auf Ereignisse, die eine geistige Begründung und einen geistigen Zweck haben. Auch dieses Verkünden kommender Ereignisse ist eine Arbeit für mich und mein Reich und darum die Sehergabe als Geistwirken anzusprechen, weil nur geistige Erfolge dadurch erzielt werden sollen und die Menschheit niemals ungewarnt von einem Gericht überrascht werden soll, sondern, so sie gläubig ist, seelischen Nutzen aus solchen Weissagungen ziehen kann. Nur ein von meinem Geist erfüllter Mensch wird die Mitmenschen aufmerksam machen auf kommende Gerichte und sie zu einem Lebenswandel ermahnen, der mir wohlgefällt, denn er weiß um die geistige Not und seine Liebe treibt ihn zu erlösender Tätigkeit. Eine weitere Form meines Geistwirkens ist die Gabe, zu den Menschen in allen ihnen verständlichen Sprachen zu reden. Welche Sprache der Mensch auch spricht, er hört seine Muttersprache von dem, der vom Geist getrieben zu ihm redet. Er versteht jedes Wort. Er wird angesprochen von meinem Geist, der sich in dem Sprecher äußert. In dieser Weise aber wirket mein Geist nur dann, wenn es nötig ist. Das heißt, wenn Menschen aller Nationalität versammelt sind, im Verlangen, mein Wort zu hören, und zu diesen ein von meinem Geist erfüllter Mensch spricht, im Liebedrang, ihnen zu helfen, von meiner Liebe, Macht und Weisheit zu reden, sie mit mir also bekannt zu machen und ihnen das Evangelium zu predigen. dann wird er sprechen können in seiner gewohnten Sprache und doch von allen verstanden werden, die es in ihrer Muttersprache vernehmen. Dann ist mein Geistwirken so offensichtlich, dass es nicht mehr angezweifelt werden kann. Doch ein jeder Schwachgläubige nimmt an, es sei in seiner Sprache geredet worden. Und darum ist auch dieses Geistwirken für den Schwachgläubigen kein Glaubenszwang. Doch für den Geweckten ein so offenkundiger Beweis, der aber auch den stärksten Glauben und die uneigennützigste Liebe erfordert, um von mir den Menschen gegeben werden zu können. Mein Geist wirket, wo er will und wie er will. Immer aber ist erleuchtetes Denken, Erkennen der Wahrheit und geistiges Streben ein sicheres Zeichen, dass meinem Geist das Wirken gestattet ist von Seiten des Menschen, der also durch ein Liebeleben sich seinem Wirken öffnet und nun auch sicher sein Ziel auf Erden erreicht, den Zusammenschluss zu finden mit mir, dem Vatergeist, von Ewigkeit. Amen.